Erst das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu Jeremia, während er noch im Gefängnishof der Wache festgehalten wurde. Zweiter: So spricht der Herr, der die Erde gemacht und alles geplant hat, damit es geschieht, sein Name ist der Herr. Dritter: Rufe mich an, dann werde ich dir antworten und dir große Geheimnisse zeigen, die du bisher noch nicht kanntest. Vier: Der Herr, der Gott Israels, spricht über die Häuser der Stadt und die Paläste der Könige, die für die Verteidigung gegen die Feinde zerstört wurden. Fünfter: Die Menschen kämpfen gegen die Chaldäer, aber die Häuser füllen sich mit Toten, weil ich die Stadt wegen ihrer Bosheit verlassen habe. Sechster: Doch ich werde der Stadt Heilung bringen, damit die Menschen wieder gesund werden und in beständigem Frieden leben können. Siebter: Ich werde das Schicksal von Juda und Israel wenden, damit sie wieder so aufgebaut werden, wie sie früher einmal waren. Achter: Ich werde sie von all ihrer Schuld reinigen, weil sie gegen mich gesündigt und sich gegen meine Gebote aufgelehnt haben. Neunter: Jerusalem wird mir Freude und Ehre bringen, so dass alle Völker der Erde über das Gute staunen werden, das ich für mein Volk tue. Zehnter: Der Herr sagt, dass an diesem Ort, den ihr jetzt für leer und verlassen haltet, bald wieder Stimmen zu hören sein werden. Elfter: Man wird wieder Lieder der Freude und Hochzeitsfeste hören, während die Menschen dem Herrn danken, weil seine Liebe ewig währt. Zwölfter: Der Herr verspricht, dass es an diesem einsamen Ort bald wieder Weiden geben wird, auf denen Hirten ihre Schafe ausruhen lassen. Dreizehnter: In allen Regionen des Landes werden die Schafe wieder gezählt werden, wenn sie an ihren Hirten vorbeiziehen, sagt der Herr. Vierzehnter: Es kommt die Zeit, in der ich das gute Versprechen erfüllen werde, das ich dem Volk Israel und Juda gegeben habe. Fünfzehnter: In jenen Tagen werde ich einen gerechten Nachkommen aus der Familie Davids wählen, damit er im Land für Recht und Gerechtigkeit sorgt. Sechzehnter: Dann wird Juda gerettet werden und Jerusalem kann in Sicherheit leben, wobei man die Stadt „Der Herr ist unsere Gerechtigkeit“ nennen wird. 17. Denn der Herr verspricht, dass es David niemals an einem Nachkommen fehlen wird, der auf dem Thron Israels sitzt. 18. Auch die Priester werden immer Nachkommen haben, die mir dienen und regelmäßig verschiedene Opfer im Tempel darbringen. 19. Danach sprach der Herr noch einmal zu Jeremia und gab ihm eine weitere wichtige Botschaft. 20. So spricht der Herr, wenn ihr meinen Bund mit dem Tag und der Nacht brechen könntet, so dass es nicht mehr hell oder dunkel wird, 21. Nur dann könnte auch mein Bund mit David und den Priestern gebrochen werden, so dass kein Nachkomme mehr auf seinem Thron regiert. 22. Ich werde die Nachkommen Davids und der Priester so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel oder den Sand am Meer. 23. Das Wort des Herrn kam erneut zu Jeremia, um auf die Zweifel der Menschen in der Stadt zu antworten. 24. Hast du bemerkt, dass die Leute behaupten, der Herr habe sein Volk aufgegeben und es sei für ihn keine richtige Nation mehr? 25. Doch der Herr sagt, so sicher wie ich die Ordnung von Tag und Nacht und die Gesetze des Himmels geschaffen habe, 26. so sicher werde ich die Nachkommen Jakobs und Davids nicht verstoßen, sondern ich werde ihr Schicksal wenden und mich ihrer erbarmen.